1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht unbedingt, ihr müsst unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. Und wir starten sofort mit Christian und Christian ist 35. Hallo Christian. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe am Dienstag Nacht erfahren, dass meine Frau sich von mir trennt. Mhm. Nach wie vielen Jahren? Ja, wir sind jetzt fast 12 Jahre zusammen und jetzt fast 3 Jahre verheiratet. Ja. Und das habe ich dann Dienstagnacht erfahren. Und wie erfährt man denn das Dienstagnacht? Das ist ein richtiger langer Rattenschwanz eigentlich. Also, eigentlich habe ich so erfahren, ich habe nachmittags mit ihr telefoniert, also ich bin nur am Wochenende zu Hause, muss ich mal so sagen. Mhm. Die Woche über bin ich dann weg und ich habe tagsüber mit ihr telefoniert, dann war das Gespräch so ein bisschen komisch, dann habe ich abends hier eine SMS geschrieben und da kam auch nicht so weit was rüber und dann hatte ich nachts irgendwie so ein komisches Gefühl, ich wollte einfach nach Hause, bin dann nach Hause gefahren und habe da voll losgefahren, dann habe ich eine SMS geschrieben und dann war ich kurz auf der Autobahn schon und dann rief sie mich an und sagte, ja, ich muss jetzt irgendwie nach Hause kommen, ich will jetzt bei dir sein, sag ich zu ihr. Und dann sagte sie, ja, aber ganz komisch so, ja, aber vielleicht möchte ich gar nicht, dass du bei mir bist. Mhm. Und hattest du eine weite Anreise von da, wo du herkamst? Ja, so 200 Kilometer ist das. Arbeitest du in der Woche woanders? Ja, genau. Ja. Und das ist ja schon eine besondere Aktion, wenn man dann mitten in der Woche nach Hause kommt. Und da war sie so reserviert schon. Ja, Und bist du denn dann doch weitergefahren? Ja, klar. Und ich sagte, nee, ich muss jetzt zu dir hin. Ich schlafe auch woanders. Wir haben eine ziemlich große Wohnung und Platz genug. Und ich muss aber nur zu Hause sein. Und dann dachte ich, fahr mal bitte rechts ran. Und ich sage, ich kann jetzt nicht. Ich bin auf Autobahn. Doch, fahr mal bitte rechts ran. Er wurde rechts rangefahren und sagte, ich habe mich neu verliebt und bin bei jemand anderem. Ach du lieber Gott. Das sagt die dir am Telefon. Ja, du stehst auf dem Seitenstreifen, wo du gar nicht stehen darfst, auf der Autobahn, und die sagt dir das. Ja, genau. Und dann habe ich einfach aufgelegt und da ging auch mal so eine Klappe runter und dann bin ich einfach weitergefahren. Oh, nicht zu Graf, ganz normal jetzt einfach. Weitergefahren in Richtung zu eurem Nachhause? Ja, genau. Einfach nach Hause gefahren und er hat auch ein paar Mal versucht, mich anzurufen, aber bin ich dann einfach nicht ans Handy gegangen. Gibt's Kinder eigentlich? Nee, wir haben keine Kinder, nein. Gut. Und dann bist du nach Hause gefahren und dann? Ja, und dann habe ich gehofft, ich habe eigentlich gehofft, dass sie nicht da wäre. Ne? Und dann war sie auch Gott sei Dank nicht da. Und habe ich ein paar Korn reingezogen und zwischen Fernsehen geguckt. Und ich habe auch am nächsten Tag erfahren, dass sie, nachdem ich mit ihr telefoniert hatte, mit ihrer Mutter telefoniert hatte. Und sie sagte dann auch, sie sollte dann nicht mehr abends nach hier hinfahren. Hm. Vielleicht hätte das eskaliert, aber ich bin überhaupt nicht so ein Typ, eigentlich ein sehr ruhiger Typ. Ja. Und das wäre nie passiert. Wann hast du denn seither jetzt mit ihr mal richtig in Ruhe reden können? Ja, eigentlich schon eine längere Geschichte. Ne? Also wir hatten das ein paar Mal schon miteinander gesprochen, dass es kriselte so ein bisschen in der Ehe. Dass sie hat mich auch noch lieb, aber dieses Gefühl, die richtige Liebe, die wäre nicht mehr da. Und das letzte war ungefähr vor Weihnachten. Hatten wir nochmal Tachlis geredet. Und sagte, ja, die Liebe ist nicht mehr da, aber die hat mich noch richtig lieb, aber diese Liebe wäre nicht mehr da. Und Ich meinte jetzt auch, habt ihr nach diesem Vorfall, Dienstagnacht, habt ihr da schon miteinander reden können? Ja. Also, und unter vier Augen auch, oder? Ja, ich konnte die Nacht dann auch nicht schlafen und war dann auch schon halb betrunken, kann man nicht sagen. Ich habe schon also ziemlich viel Alkohol getrunken gehabt. Und dann kam dann gegen 10:30 am Dienstag dann an und dann habe ich einfach nur gesagt, da fragte sie, ob wir irgendwie reden können und dann habe ich gesagt... Also sie kam 10:30 morgens an, oder was? Ja, am nächsten Tag ganz klar. Okay. Und dann, ich geht nicht, ich kann jetzt nicht reden, geh bitte, habe ich nur gesagt. Ja, und dann ist in Ordnung, sagt er, ruf mich bitte an, wenn wir reden können. Okay, aber ihr habt geredet seitdem? Ja, schon ein, zwei Mal mehr. Mehr? Was ist dabei rumgekommen? ja, was da rumgekommen ist. Also eigentlich will sie, also wirklich ein richtiger Rattenschwanz, um das zu verstehen. Das hat einen richtig großen Auslöser. Also die hat eigentlich, ich möchte sich, glaube ich, trennen, soweit ich weiß. Hat aber. Moment, ich verstehe dich so schlecht. Sie möchte sich trennen. Ja, wie so gesagt, also sie hat eigentlich, sie kann halt nicht mehr. Sie hat immer wieder versucht, dass wir unsere Beziehung, dass sie mich wieder liebt, dass wir unsere Beziehung wieder hinbekommen und sie hat einen anderen. Ja. Wie lange schon und wie ernst ist das? Also, das sagte mir auch, hat sie mir auch die Wahrheit gesagt, den hat sie am Donnerstag vorher kennengelernt, also letzte Woche Donnerstag, und im Chat irgendwie, weil die hat mir auch ein paar Mal gesagt, sie fühlt sich alleine hier, ne? Wenn sie nicht da ist. Und ich hatte auch so ein kleines Schicksal vor ein paar Jahren, meine Eltern gestorben, und da hat sich bei mir auch so ein bisschen einiges verändert. Ja. So vom Gefühlsleben. Ich konnte mich halt nicht mehr so gefühlsmäßig ausdrücken und habe mich dann ziemlich viel auch vom Computer begeben und weil sie so ein Mensch ist, die muss man mal zeigen, dass wir reden können und so. Und das hat sich alles so aufgestaut. Und dann am Donnerstag war halt so die Situation, die hat sich alleine gefühlt, da gehen wir alle von aus, und da war jetzt gerade einer da, mit dem sie reden konnte. Okay, habe ich verstanden. Ja? Und dann ist was, entscheidend ist ja jetzt der ganz aktuelle Stand der Dinge. Das heißt, deine Frau liebt dich nicht mehr, so wie sie hat es ja gesagt. Sie hat gesagt, ich habe dich noch lieb. Na gut, das kann man so sagen, kann man auch zum guten Freund sagen, aber sie liebt dich nicht mehr. Ja. Was heißt das jetzt? Das heißt, sie will sich wirklich endgültig von dir trennen? Also, ja, eigentlich schon. Und aber das ist auch so komisch. Also, was heißt komisch, kann man nicht sagen. Also, am ersten Tag, wo sie hier war, ne, am nächsten Dienstag, aber also am Dienstag gleich, da fing sie gleich an mit, wir müssen reden, wie mit Anwalt und Möbelteil und so. Und da habe ich gesagt, konnte ich nicht. Und dann haben wir jetzt die Tage noch gesprochen, und dann ging das eher so rum. Ja, sie wollte auch dann nicht hier zu Hause bleiben oder so, ne? Und da habe ich gesagt, und jetzt wurde heute und so, und da hat sie gefragt, ja, hat sie so gesagt, ja, ich komme doch lieber erstmal wieder nach Hause. Wer weiß, das wird, ob das halt mit dem Typen da wird, das ist dann auch so komisch. Und also es ist so ein bisschen diffus, klingt das. Aber letztendlich, ja, glaube ich, ja, was. Ein bisschen diffus, aber sie hat wirklich ein, also das mit den Gefühlen, das kann ich mir vorstellen, dass sie da, dass es ihr das fehlt und dass sie auch schon lange gekämpft hat damit. Aber dann ist es doch klar, Christian, wenn das gefühlsmäßig wirklich so ist, wie sie es geschildert hast und du das auch glaubst, dann ist es doch klar, dass ihr keine Ehe mehr führen könnt. Ja, aber ich glaube auch, die hat ja auch gesagt, weil ich sagte auch, lass uns irgendwie Hilfe nehmen, weil ich würde auch für alles bereit, weil vorher war ich das nicht. Das unter diesem Tag, da hat sich bei mir jetzt so ein Knoten geplatzt, auch so. Ja, die Frage ist ja, ob sie sich nochmal einlassen würde auf eine Eheberatung oder sowas. Ja, also ich habe mit ihr heute nochmal telefoniert, oder zweimal, aber heute sogar noch telefoniert. Das ist jetzt gefordert, ein bisschen, wie es mir geht und so. Sie hat mich angerufen und dann habe ich noch gefunden. Sie wollte irgendwie so rausgehört, so dass sie wollte noch nicht sagen, ob eventuell noch mal wieder was wird, weil sie auch Angst hat, dass ich mich halt nicht ändere oder so, das halt, ne? Weil ja, schlag du das doch vor. Schlag doch vor, wenn sie noch eine Nuance von Interesse vielleicht hat oder es da noch was ist, dass ihr mal ein, zwei, dreimal zu einer Beratung geht. Das kann ja nicht schaden. Das kann ja nur eine Klärung hervorrufen. Schlag das doch mal vor. Ja, das habe ich, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich habe, weil ich bin im Kopf so gaga. Aber das würde ich dir dringend raten. Ja, das würde ich auch. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich fahre am Sonntag, fahre ich ja wieder runter. Dann muss ich hin. Und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte dich bitte vorher nochmal sehen, weil du fehlst mir. Und sie sagt, ja, kein Problem, ich komme gerne vorbei. Und sie wollte mich auch in den Arm nehmen und alles. Das interpretiert man dann immer so. Das hat gar nichts, ich glaube, das hat gar nichts zu sagen. Das mit dem, man kann auch aus Mitleid in den Arm genommen werden. Das hat gar nichts zu sagen. Ja, ich glaube, Christian, wenn ihr eine Chance habt, dass eine neutrale Person neben euch sitzt und euch ein bisschen euch moderiert und mit euch redet, wenn überhaupt. Versuche das. Schlag es ihr vor. Wir geben dir jetzt mal ein paar Adressen an die Hand, damit du das organisieren kannst, wenn sie das auch möchte, bei euch in der Gegend. Ja. Und dann mach es so. Ich bin momentan wirklich fertig. Ich habe seit Dienstag auch gar nicht mehr geschlafen. Ja, klar. Nach 12 Jahren. Nur Alkohol. Ich habe nichts mehr gegessen seit Dienstag. Ich habe auch keinen Hunger. Und mir geht es eigentlich von Tag zu Tag eigentlich auch immer schlechter, weil sie fehlt mir halt, ne? Verstehe. Liebe sie ohne Ende. Ja, aber okay, jetzt muss man auch einen klaren Kopf bewahren. Alkohol ist das Blödeste, was man da machen kann. Ja, aber das hilft über diese Schmerzen. Ne? Nee, das hilft überhaupt nicht. Dahinter sind die Schmerzen viel stärker als vorher. Alles Quatsch. Hast du heute auch schon ordentlich gesoffen? Ja, die ganzen Tage seitdem. Ja, komm, jetzt ist Schluss. Ab jetzt keinen Tropfen Alkohol mehr. Was macht das für einen Eindruck von deiner Frau, wenn du da besoffen rumhängst und jammerst? Das geht doch nicht. Du musst klar sein. Du musst ihr auch klare Vorschläge machen. Dadurch gewinnst du keinen Respekt, wenn du besoffen da sitzt. Wirklich? Nee, also ich habe mich ja nicht komplett abgeschossen. Ja gut, aber sie kennt dich ja. Ja, bei normalen trinke ich ja überhaupt keinen Alkohol. Ja. Deswegen. Pass auf, Christian, wir rufen dich jetzt nochmal an, meine Psychologin, und die gibt dir die Adressen von, die Anschriften von der Eheberatung an die Hand. Und dann würde ich das an deiner Stelle wirklich vorschlagen und vielleicht auch das forcieren in die Richtung. Ja? Ja, das werde ich auf jeden Fall machen, ja, weil es ein großes Interesse daran, dass ich die Ehe nochmal retten kann. Genau. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder und ich wünsche dir und euch viel Glück und alles Gute. Alles klar, vielen Dank, Domian. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute. Und wir haben jetzt hier die Sarah. Und Sarah ist 18. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Also ich habe eine Essstörung und ich liege jetzt halt im Krankenhaus. Du hast eine Essstörung und liegst im Krankenhaus? Ja. Wegen der Essstörung? Ja, also weil ich gestern zusammengeklappt bin. Wie viel wiegst du denn noch? Jetzt nicht so wenig, 53. Das geht ja noch. Wie groß bist du? 1,68 Meter. Mhm. Ja, und ich nehme auch seit Wochen Tag zu Tag immer mehr ab, also am Anfang und so, aber. Ich habe kein Wort verstanden. Was bist du? Also, ich nehme auch von Tag zu Tag immer mehr ab. Am Umfang und so, aber das Gewicht bleibt halt gleich. Kann ja nicht sein. Wenn du Umfang abnimmst, kann das Gewicht ja nicht gleich bleiben. Doch, das bleibt gleich. Hm. Wie kam es jetzt zu dem Zusammenbruch? Ich habe mich einfach so schwach gefühlt wieder und so. Und dann war ich halt bei der Beratungsstelle, wo ich immer manchmal hingehe und dann habe ich mich halt eingezwungen, dahin zu gehen, weil ich mich eigentlich körperlich nicht gut gefühlt habe. Und dann war ich dann so schwach, dass ich dann später umgekippt bin. Mhm. Bist du magersüchtig oder bulimisch erkrankt? Beides. Also ich habe richtig eigentlich den ganzen Tag, aber ich habe keine so Fressanfälle oder so. Also du isst sehr wenig? Ja, oder manchmal. Oder brichst du auch manchmal? Ja, immer eigentlich. Also ich erbricht seit Wochen eigentlich alles. Mhm. Mhm. Also ich bin halt eigentlich gar nichts drin. Mhm. Und dann... Sag mal weiter. Ach so, ja. Und dann haben die halt den Notarzt gerufen. Und also ich wurde schon eigentlich ganz oft mit dem Notarzt gefahren. Und dann war ich halt total unterzuckert. Und mein Kalium ist ganz niedrig. Mhm. Und jetzt liege ich eigentlich schon zum sechsten Mal im Krankenhaus. Ach, zum sechsten Mal? Das ist schon sechsmal passiert, sowas? Ja, also ich war schon letztes Jahr, vor ein halbes Jahr lag ich auch im Krankenhaus, auf der Intensivstation. Wie, für ein halbes Jahr? Nee, nicht so lange. Nein, vor ein halbes Jahr. Vor ein halbes Jahr, okay. Mhm. Ja, da lag ich auf der Intensivstation, also hatte ich auch eine Magensonde gehabt. Und dann kam ich halt in die Klinik. Also, aber wenn die dir eine Magensonde gelegt haben, dann heißt das doch, dass du schon sehr, sehr, sehr abgemagert warst voriges Jahr, oder? Ja. Wie lange hast du denn diese Erkrankung schon? 2,5 Jahre. Weißt du noch, wie das anfing? War da irgendwas war da was Besonderes? Ja, keine Ahnung. Also ich wollte halt immer abnehmen und so. Und dann habe ich halt weniger gegessen und immer weniger und dann nur Gemüse und dann, Und dann ging das so los? Ja. Mhm. Bist du noch Schülerin? Ja, 9. Klasse noch. Aber das... Ja, also ich habe 2-3 Schuljahre verpasst. Ja. Und dann jetzt diese Woche hat meine Schulleiterin angerufen, dann hat sie halt gesagt, dass... Also ich darf seit 2 Monaten nicht mehr zur Schule und dann hat sie halt gesagt, wenn ich mir jetzt nicht unternehme, dann habe ich keine Chance mehr auf diese Schule. Und das ist halt... Schlimm, finde ich. Das glaube ich. Das heißt, du hast ja noch keinen Hauptschulabschluss. Ja. Und den solltest du natürlich unbedingt haben. Das ist ja das Mindeste, was man haben sollte. Bist du denn in diesen 2 Jahren, so wie mir das gerade schien, bist du immer so notversorgt worden in den Krankenhäusern? Bist du denn auch Kam ganz oft mit einem Kaliummangel rein, dann genau, sowas. Mit einer Magensonde. Genau. Also bist du denn auch schon so psychotherapeutisch wegen deiner Essstörung behandelt worden? Ja, also ich, 2010 wurde ich mal zwangseingewiesen. Also da war ich weiß nicht, mit 45 glaube ich. Letztes Jahr, dann ging ich in einer Spezialklinik für Essstörungen. Ach, da warst du. Wie lange warst du in dieser Klinik? 2 Monate. Wie ist dir das denn damals bekommen in der Klinik? Das hat halt nicht so viel gebracht, weil ich habe das eigentlich nur von meinen Eltern getan und so. Und dann habe ich halt erstmal langsam angefangen, von einem Tag auf den anderen langsam angefangen zu essen und zu trinken und so, weil ich wieder keine Magensonde wollte. Mhm. Und dann habe ich halt sehr schnell zugenommen. Also vor allem, wenn ich mehr Wasser getrunken habe, und das blieb dann auch. Und dann das Gewicht ging nur noch hoch. Dann habe ich halt wieder gegessen, aber dafür noch getrunken. Das Gewicht ging trotzdem nur noch hoch. Mhm. Das heißt, aus dem Krankenhaus rauskamst, aus der Klinik rauskamst, ging es wieder von vorne los quasi, oder? Ja, also erstmal ging es noch. Ja, also ich fühlte mich überhaupt nicht gut, irgendwie eher schlechter, aber das Gewicht ging trotzdem hoch. Ich weiß nicht, ich glaube bis 63 Kilo. Mhm. Obwohl ich wirklich hab gar nicht viel gegessen, und dann habe ich halt weniger getrunken und so, dann ging das Gewicht. Jetzt habe ich wieder halt. Aber vom Trinken hat man ja kein dauerhaftes, kriegt man ja kein dauerhaftes Gewicht, wenn du nur Wasser trinkst. Also bei mir ist das schon so. Ja, solange also das solange war du ich nicht. Auch wie im 9. Monat schwanger, als ich mehr getrunken habe. Irgendwie. Aber das würde ja deuten auf eine Erkrankung, dass dein Körper die Flüssigkeit nicht richtig verarbeiten kann, dass die Flüssigkeit sich irgendwie abfällt. Das hat bei mir in der Klinik auch gesagt, dass es kein realistisches Gewicht ist. Und mein Psychologe letztens vor 2 Wochen, der wollte mich halt wiegen, weil er es nicht geglaubt hat, dass ich halt hier so viel wiege, weil er hat mir es überhaupt nicht geglaubt. Ich hab ihm das gesagt und hat ihm gesagt, am liebsten würde ich dich jetzt rausschmeißen, weil ich angeblich ihm anlüge, dass er mich viel weniger schätzt und so, weil er meint, dass ich halt sehr dünn bin und so, und er glaubt mir das halt nicht. Nochmal zu deiner Schulleiterin. Die hat gesagt, wenn du jetzt nicht, habe ich das gerade richtig verstanden, wenn du jetzt nicht bald wiederkommst, kannst du die Schule vergessen, da wo du jetzt bist? Nee, also sie erlaubt mir das ja selber nicht, dass ich zur Schule gehe. Und sie hat, also wenn ich jetzt bald nicht in eine Klinik gehe, also. Ach, in also, die Klinik also, hat die gesagt. Ach so. Ja, ach also so. Etwas dafür dagegen. Also die das heißt, die Schulleiterin hat das schon kapiert, wie ernst es um dich steht, und die sagt, du musst in die Klinik gehen, um dann nach dem Klinikaufenthalt deine Schule fertig zu machen. Ja, weil die da ganz oft den Krankenwagen rufen müssten, weil ich immer unterzuckert war. Das ist ja Wahnsinn, Sarah. Weißt du, was ich glaube? Dass deine Schulleiterin sehr, sehr recht hat. Und ich glaube, ich weiß selber nicht. Ich hab das ja jetzt hier versucht. Also ich esse ja, dann erbreche ich ja, dann kann ich sie immer am Tag abbrechen, das funktioniert einfach nicht. Ich weiß selber nicht mehr weiter. Aber du bist selber keine Kraft mehr. Aber du bist ja jetzt in einer normalen Klinik, ne? Im normalen Krankenhaus. Ja. Ich finde, du musst ganz dringend in eine Spezialklinik, die sich genau auf so etwas spezialisiert haben. Ich war ja auch vor 2 Wochen in einer Psychiatrie, mein Arzt, der mit meiner Schulter in Kontakt hat und so, haben die gesagt, dass ich halt da hingehe. Und dann war ich halt da und dann kam ich auf der geschlossenen, und da wollte ich halt nicht. Nee, das meine ich auch gar nicht. Du sollst dann nicht in die Psychiatrie, du sollst in eine Spezialklinik für essgestörte Menschen, dass du wirklich erstmal richtig rundherum untersucht wirst, dass auch nichts Organisches da ist. Und dass du wirklich nach allen neuesten Mitteln der Kunst, der therapeutischen Kunst behandelt wirst. Denn das klingt ja sehr ernst, wie es um dich steht. Und, und wenn du in eine Klinik gehst, dann darfst du das nicht für deine Eltern machen. Dann musst du das für dich machen, für dein Leben, damit du deinen Schulabschluss kriegst. Und damit du irgendwann auch mal das machen kannst, was du gerne möchtest. Hier geht es nicht um deine Eltern und um andere Leute. Ja. Es geht nur um dich. Ja, ich will es ja eigentlich, aber ich habe so große, extreme Angst vor einer Gewichtszunahme, weil ich fühlt mich schon jetzt irgendwie schon zu viel. Mhm, klar, aber das verstehe ich. Das ist ja bei allen essgeschüttelten Menschen so, dass die davor Angst haben. Deswegen ist mein großer Rat an dich, dass du in eine Klinik für Essgestörte kommst, weil die sofort mit dieser Problematik umgehen können und das auch kennen. Wenn du im normalen Krankenhaus bist, die können das nicht. Wenn du in einer geschlossenen Psychiatrie bist, können sie es wahrscheinlich in der Regel auch nicht. Du musst wirklich zu Spezialisten. Mhm. Ich habe eine sehr kompetente Psychologin hier im Hintergrund sitzen. Mhm. Die wird dich jetzt anrufen und die wird dir sagen, in welche Art von Klinik du gehen solltest und wird dir auch nochmal erklären, wie du das recht schnell organisieren kannst. Ja. Aber ich appelliere wirklich an dich, das zu tun. Ja, ich will das ja auch, aber manchmal irgendwie, weiß nicht, manchmal habe ich auch Angst, es aufzugeben, weil ich habe jetzt durch die Infusion wieder so ein paar Kilo zugenommen, weil ich jetzt Wasser, jetzt zugeführt bekommen habe. Und dann habe ich mir einfach die Infusion, abgestöpft und das war einfach, ein Mülleimer irgendwie. Das hast du gerade gemacht? Ja, heute. Hat das denn schon ein Arzt oder eine Krankenschwester gesehen? Nee, ich habe das nur halt ausgeleert. Also Sarah, du spielst wirklich hochgradig mit deiner Gesundheit im Moment. Das ist ja doch kein Spaß mehr. Es geht, wenn du so dort versorgt wirst im Moment, gehe ich davon aus, dass du das dringend brauchst. Und dann darfst du nicht heimlich den Tropf abmachen, um Gottes Willen. Du kannst es dir ja vielleicht auch so zurechtlegen, wenn durch den Tropf du ein bisschen zunimmst, das ist ja nur im Moment vorübergehend. Das wird sich ja wieder finden. Es geht jetzt aber hier wirklich um deine Gesundheit und dein Leben. Nicht, dass du dauerhaft zusammenklappst, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert und du vielleicht irgendwie auf Dauer geschädigt bist. Mhm. Ja, die haben gesagt, dass der Kalium so niedrig ist, wenn er noch ein bisschen niedriger ist, dass sie mich wieder auf die Intensiv verlegen oder so. Genau. Pass mal auf, jetzt redest du mit meiner Psychologin und sag bitte, du bist ja jetzt in einem Krankenhaus in einem Zimmer. Mhm. Das heißt, du kannst ja jetzt auch die Nachtschwester auch anklingeln, das geht ja. Ja. Dann sag ihr, was du heute gemacht hast, dass das wieder angeschlossen wird, das Ding. Das hat ja einen Sinn, dass die das gemacht haben mit dir. Nee, ich habe das ja angeschlossen, aber ich habe das halt ausgeleert. Okay. Diese Infusionsflasche. Ach so, okay, aber dann sag ihr das, was du gemacht hast. Da musst du jetzt durch. Ja. Das ist jetzt wichtig. Das ist wichtig für dein Leben, damit du irgendwann gesund bist und dein Leben führen kannst. Du sollst ja nicht dick werden. Kein Mensch will ja, dass du dick wirst. Du sollst nur gesund werden und dein Normalgewicht kriegen. Ja. Sarah, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von der Magdalena angerufen. Das ist meine Psychologin und alles weitere erklärt sie dir, okay? Okay. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Kraft und mach es wirklich. Denke daran, dass es für dich und dein Leben ist. Ja. Alles Gute von Herzen und viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 1.23 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit Laila, 21. Hallo Laila. Hallo. Hallo Laila. Hallo Laila. Bitte? Laila. Laila. Genau. Entschuldige. Nicht kann man, schlimm. Kann man ja so gar nicht lesen hier. Ja. Laila. Über was reden wir? Es geht um meine Mutter, die ermordet wurde letztes Jahr. Was ist da passiert? Meine Mutter war mit meinem Vater getrennt, also war ein Scheidungsjahr. Und sie war auf jeden Fall mit einem Türken aus Dachau nochmal verlobt, also muslimisch verlobt sozusagen, oder verheiratet. Deine Mutter ist auch türkischstämmig? Wir sind kurdisch. Kurdisch, sozusagen. Okay. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, sie ist dann nochmal nach Kassel gekommen, nach Hessen. Mhm. Und sie wollte von ihrem Steuerberater ihre Akte haben, ja? Mhm. Und da hat dieser 62-Jährige, die haben sich wahrscheinlich gestritten. Und der Steuerberater und deine Mutter? Genau. Mhm. Das war ein Deutscher. Mhm. Ja. Mhm. Und er hat dann meine Mutter in den Kopf geschossen. Oh. Ja. Und wir wissen nicht, warum. Wie, in seinem Büro hat er das gemacht? Sozusagen. Der hat deine Mutter, das ist unfassbar, der hat deine Mutter in den Kopf geschossen, der Steuerberater? Ja. Der war aber Freigänger. Der war Freigänger? Das heißt, der war vorbestraft? Ja, der war 13 Jahre lang im Gefängnis. Und arbeitete dann wieder als Steuerberater? Er hat sich als Steuerberater ausgegeben. Ach so. Und deine Mutter wusste gar nicht. Hat wahrscheinlich das geglaubt, ne? Mhm. Und er hat dir auch geholfen halt wegen Papiersachen und. Wie lange kannte deine Mutter denn diesen Mann schon, weißt du das? Ich glaube seit 2007 haben die sich gekannt. So, also was heißt gekannt? Also. Aber 2007, das heißt, war er dann noch, war er dann im Knast? Nee, da kann er, war er im Knast oder? Oder, der ist 2004 oder 2006 rausgekommen, ja. Aber also als Freigänger rausgekommen. Was heißt denn jetzt genau Freigänger? Freigänger, ich habe es gerade was anderes verstanden unter Freigänger. Ich habe recherchiert im Internet und habe rausgekriegt, dass er 13,5 Jahre lang im Knast war wegen Raubmord. Mhm. Und das wusste meine Familie und meine Mutter wusste das halt nicht. Weißt du, ist es vielleicht ein Missverständnis? Ich verstehe unter Freigänger jemand, der im offenen Strafvollzug ist. Genau. Aber da war der so lange im offenen Strafvollzug? Das weiß ich nicht. So weit weiß ich das leider auch nicht. Ja, wenn die sich nämlich 2007 schon kennengelernt haben, draußen, und er sich als Steuerberater ausgegeben hat, kann er ja kein Freigänger mehr gewesen sein bis heute. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe einfach nur mitgekriegt, dass er Freigänger war, weil er auch, also wegen Raubmordes war er im Knast und er ist dann rausgekommen und dann wurde er wahrscheinlich mit Waffen, wie soll ich sagen, halt wieder gefasst worden sozusagen. Und er hat sich halt gut benommen im Knast und der durfte dann rausgehen. So wie auch immer, das werden wir jetzt nicht ganz klären, was mit dem Mann los war. Tatsache ist, dass dieser Mann deiner Mutter irgendwie geholfen hat, sich ausgegeben hat als Steuerberater, ihr vielleicht sogar eine Weile geholfen hat und dann deine Mutter ermordet hat. Weiß man, warum? Nein, das weiß man nicht, weil er ist mit der Leiche von meiner Mutter zu meinem Vater in die Wohnung gefahren, in einem Koffer, ja. Und dann ich war auch in der Wohnung, meine kleine Schwester auch. Und da ist er in die Wohnung eingedrungen. Mhm. Und auf jeden Fall wollte er meinen Vater erstmal schlagen. Die haben sich geschlagen und mein Vater hat meinen Namen gerufen. Mhm. Dann bin ich aufgestanden und bin dann ins Wohnzimmer gegangen und habe dann gesehen, dass sie sich schlagen. Mhm. Und dann habe ich eine Waffe gesehen, wo er meinen Vater dann 6-mal angeschossen hat. Ach du lieber. Ja, aber mein Vater hat überlebt. Dich hat er nicht angeschossen? Nein, er hat die Waffe gegenüber mir und meiner kleinen Schwester im Wohnzimmer dann gerichtet, aber wir sind dann schon abgehauen von der Hintertür. Das ist ja unfassbar, ist das. Ja. Und wo ist dieser Mann dann hingeflüchtet? Der ist dann mit einem Wagen von meiner Mutter mit der Leiche im Koffer ist er dann Richtung Guxhagen gefahren und da wurde er um 10 Uhr morgens erst gefunden und er hat dann die Türen verriegelt, weil die Polizei dahin gegangen ist und er hat dann halt wahrscheinlich Angst bekommen oder so und hat sich dann selber in den Kopf geschossen. Das heißt, der etwas hätte sagen können, lebt auch jetzt nicht mehr? Nein, lebt und, nicht mehr. Und ihr tappt die Polizei völlig im Dunkeln, was da los war? Ja, sozusagen. Also in den Akten stand halt nichts, was die Frage wieso halt beantwortet. Wieso, warum, weshalb, das wissen wir alles nicht. Nochmal Zwischenfrage, wie geht es deinem Vater heute? Gut. Er hat es gut überstanden, nur psychisch ist er einfach. Natürlich. Der hatte 2-mal einen Herzstillstand halt. An den Tag. Hat man denn bei diesem Mann irgendwas Bestimmtes gefunden? Ja, man hat wie wir das wissen, war er ein Informant der Polizei. Ja, er hatte Elektroschockers und irgendwelche Polizeigegenstände hatte er alles in der Wohnung. Der Täter, wie ich das in den Akten, ja. Der Täter war ein Informant der Polizei? Ja, so wie ich das in den Akten gelesen habe, war es so, ja. Und trotzdem weiß die Polizei nichts Näheres jetzt über diesen Fall? Nein, wissen wir nicht. Keiner weiß es, auch nicht die Polizei, deswegen haben die auch die Sache abgeschlossen. Die ist schon abgeschlossen? Ja. Das stelle ich mir für euch, die Verwandten und Hinterbliebenen, ganz schlimm vor. Dass, ja. Dass man überhaupt nicht weiß, was da passiert ist und vor allen Dingen, warum es passiert ist. Ja, das wissen wir alles nicht, leider. Ich bin ganz fassungslos, was du da mitgemacht hast. Du hast deine Mutter verloren, du hast gesehen, wie dein Vater fast gestorben wäre, du wärst vielleicht selbst fast erschossen worden. Ja. Wie geht es dir denn heute nach gar nicht langer Zeit? Ich weiß, also wenn ich irgendwie höre, dass jemand gestorben ist oder so, das lässt mich alles nur noch kalt sozusagen. Also ich habe gesehen, wie meine Mutter auch beerdigt. Hallo? Bist du noch da? Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast gesehen, wie deine Mutter beerdigt wurde und dann war ein Störer in der Leitung. So, ich habe sie halt gesehen und ich bin jetzt nur noch kalt in dieser Sache geworden. Mhm. Also ich weine nicht mehr, kann gar nichts einfach. Mhm. Ich bin kalt, sehr kalt geworden. Hast du denn auch gegenüber meinem Freund und alles? Ja, das ist natürlich dieser ungeheure Schock. So erkläre ich mir das. Hast du deine verstorbene Mutter auch nochmal im Angesicht gesehen? Also war der Sarg nochmal offen? Ja, war es. Also auf muslimische Art war es dann noch offen, aber wir durften sie nicht anfassen oder sowas. Aber es war schon heftig. Und deine Mutter hat dir oder anderen Leuten nie etwas weiter über diesen Mann erzählt? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Ich hatte mich mal mit dem Mann gestritten einmal und der meinte zu mir, pass auf, dass ich dich nicht nachts draußen erwische. Und meine Mutter konnte nichts sagen. Wahrscheinlich war es so, dass er sie bedroht hat oder so. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, ich kenne meine Mutter und bei sowas würde sie sofort würde sie die Polizei einschalten oder so. Aber das hat sie nicht. Vielleicht hatte sie so große Angst, dass sie nicht die Polizei eingeschaltet hat. Aber immerhin, du hast diesen Mann auch kennengelernt. Ja, leider. Was hattest du für einen Eindruck von dem? Ich habe schon gemerkt, dass er so komisch ist und der hatte mich auch mehrmals so angemacht. Was heißt angemacht? So halt, wenn man sich nicht, also ich habe mich nicht wohl gefühlt, wo er mit mir geredet hat. Mhm. Also schon ein komisches Gefühl gehabt und irgendwie Misstrauen hattest du. Genau. Hast du dieses Misstrauen deiner Mutter gesagt? Hast du gesagt, das stimmt? Ja. Und wie hat sie reagiert? Sie meinte, mach dir nichts draus, er ist einfach so. Ja. Und ich wusste nicht, wie ich das aufnehmen soll. Merkwürdig ist ja auch, dass deine Mutter mit dem in Kontakt gekommen ist. Wie ist die mit dem in Kontakt gekommen? Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich von ihren falschen Freunden damals gewesen. Sie hatte sehr falsche Freunde. Da war das und bestimmt auch kein ordentlich niedergelassener Steuerberater. Das geht ja gar nicht mit der Vorgeschichte. Ja. Man hat ihr gesagt, der hat Ahnung von solchen Sachen und dann hat sie sich von dem beraten lassen. Das kann sein. So wird es gewesen sein, ja. Genau. Du hast noch eine kleine Schwester, sagst du? Genau. Wie hat die jetzt die ganze, wie alt ist die Schwester? Wie alt ist die Schwester? Die ist erst jetzt 17 geworden und. Wie geht es der? Sie ist auch sehr verschlossen, also. Wir haben letztes Mal Bilder von meiner Mutter angeguckt und sie hat sofort angefangen zu weinen. Also sie war in Therapie, aber sie hat das nicht beendet, leider. Warst du denn mal in einer Therapiestunde? Ja, so etwas? Ja, war ich, aber ich war nur einmal da. Weil ich kann nicht über sowas reden. Also ich weiß nicht, was heißt reden? Also ich muss dann bei einer Therapiestunde auch über meine alten Zeiten reden, über meine Kindheiten. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen habe ich es dann sofort abgebrochen. Weil ich denke, dass ich stark genug bin. Ja, das ist immer so eine Frage. Manchmal denkt man das und dann täuscht man sich doch sehr. Zum Beispiel hast du ja gerade schon geschildert, dass du so kalt bist, dass dich auch der Tod von anderen Leuten gar nicht berührt, dass du ganz zurückgezogen in dir bist. All die Dinge, das deutet natürlich auf einen ganz schweren Schockzustand hin, der deine Seele und deine Psyche jetzt sehr verändert hat. Das kann sein, ja. Die Frage ist natürlich, wie sehr dauerhaft das dir schadet. Ich glaube schon, dass dir das schadet, wenn du nichts unternimmst. Ja, das weiß ich nicht. Du hast dich ja hier auch bei uns gemeldet. Mit welchem Hintergrund? Weil ich ihre Sendung schon seit Jahren mir angucke. Und ich weiß nicht, ich wollte, dass es dass die Leute, die zuhören, die das sich anschauen, auch mal mitbekommen, was es für andere Probleme gibt. Aber ja, das ist so, da hast du. Dass man aufpassen soll, mit wem man Kontakt hat und mit wem nicht. Man sollte wirklich Angst haben vor Menschen, das ist wirklich so. Ja, man sollte vorsichtig sein und auch durchaus auch misstrauisch sein, wenn man schon Anzeichen sieht, dass man da wirklich vorsichtig ist. Wie war denn dein Verhältnis eigentlich zu deiner Mutter? Als ich meine Eltern sozusagen getrennt haben, ich habe mit ihr zusammen gelebt in einer Wohnung. Das Verhältnis war schon gut, aber ich bin öfters auch zu meinem Vater gegangen, so, weil wir uns auch öfters gestritten haben. Ja, wegen diesem Mann. Das kommt ja auch schon mal vor, dass man sich dann auch streitet, mit den Eltern. Leila, ich respektiere das, wenn du sagst, ich will das alleine erstmal schaffen. Ja. Aber ich würde doch gerne, dass du, oder ich möchte sehr gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, gerne. Und zwar mit dem Hintergrund, dass du, wir werden dir was an die Hand geben. Wenn du doch das Gefühl hast, irgendwie, du kommst nicht mehr damit klar, dass du sofort weißt, hier, da und da muss ich hingehen. Es muss ja vielleicht auch gar keine klassische Therapie sein, sondern eine Traumatherapie. Da wird dir meine Psychologin gleich sagen, was man genau in einem solch krassen Fall macht. Ja. Und du vielleicht auch gar nicht so über deine Vergangenheit, Kindheit reden musst, wenn du das nicht möchtest. Aber mir wäre schon wohl, wenn so ein Fachmann an deiner Seite wäre ab und zu. Denn das ist so ein schlimmes Unglück. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so eine junge Frau wie du, dass du das alleine stemmen kannst. Ja. Ja, würde mich wirklich freuen. Also mal schauen, ob dieser Weg, ob das mir hilft oder nicht. Das muss man ja ausprobieren. Genau. So, deshalb bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von der Magdalena, so heißt die Psychologin heute Nacht, wirst du angerufen. Okay, alles und klar. Und wünsche dir und deiner Familie, deiner kleinen Schwester und deinem Vater von Herzen alles Gute und sehr, sehr viel Kraft nach diesem Unglück. Dankeschön. Auf Wiederhören und wir melden uns gleich. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Hauptthema nächste Woche Mittwoch sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, das gesamte Thema der Sendung heißt die Macht der Mütter. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die es mit sehr starken und dominanten Müttern zu tun haben zurzeit oder zu tun hatten. Also die unter ihrer Mutter gelitten haben, vielleicht sogar die ihre Mutter hassen. Und auch mit Leuten, die ihrer Mutter sehr viel zu verdanken haben, sehr dankbar sind, weil die Mutter aufgrund ihrer Stärke etwas sehr Besonderes getan hat und letztendlich ihre Macht gut ausgeübt hat. Also die Macht der Mütter heißt das Thema. Und ihr könnt euch gerne schon mal per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder ansonsten dann natürlich vor der Sendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche ab 0 Uhr anrufen und dann auch während der Sendung. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und hier ist Gabi und Gabi ist 60. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabi. Um was geht's bei dir? Naja, ich habe mich mein Herr und Staune verliebt. Weißt du, dass ich jetzt gar nichts verstanden habe? In wen hast du dich verliebt? Ich habe mich einfach verliebt. Und zwar bin ich seit 3,5 Jahren getrennt von meinem Ex-Mann. Ja. Also wir haben jetzt bald eine Verhandlung. Ich hoffe, dass ich dann geschieden werde. Und war auf einer Leine. Und eigentlich habe ich jemand gesucht, mit dem man unterwegs sein kann. Ja. Konzerte besuche und so. Ja, dann habe ich so einen jungen Mann getroffen in der Leine. Einen jungen Mann? Einen jungen Mann und ja. Wie jung? Da gibt man dann immer das Alter an, damit man sich orientieren kann. Ja. Na, er war 35 oder wird 35 und ich werd 60. Ja, ist schon ein Unterschied. Sind ein paar Jahre, die euch trennen. Richtig. Ja. Und ja, habe ich gleich gesagt, du weißt, wie alt ich bin und das tut mir leid, aber es wird so nichts. Hm? Ja, Freundschaft aufbauen ist das Alter uninteressant, ne? Sagt er ja. Hat er ja recht. Ja, hat er recht, natürlich, ja. Ja, gut, okay, dann haben wir uns unterhalten. Ja. Das war am 23. Dezember. Ja. Unterhalten schon so vis-à-vis oder noch am Telefon? Alles am Telefon. Alles am Telefon. Am Telefon, ja. Und macht einen guten Eindruck? Ja, natürlich. üblicherweise sehr misstrauisch und. Ja. Ja. Ich meine, in dem Alter ist man ja doch schon ein bisschen vernünftiger manchmal. Sollte man aber sein. Dann, ist man nicht immer. Man hatte uns sehr lange, sehr ausführlich unterhalten. Mhm. Und das immer wieder, jeden Tag. Mhm. Und ich habe zum Beispiel keine SMS schreiben können, weil es mich nie interessiert hat. Mhm. Und der junge Mann hat mich dazu gebracht, dass ich SMS schreiben gelernt habe. Ne? Also mittlerweile telefonieren wir, schicken uns SMS. Ach so, ihr habt euch seitdem noch nicht getroffen? Nein, wir haben Bild ausgetauscht. Wohnt er denn bei dir um die Ecke quasi? Na, um die Ecke kann man nicht sagen. Es ist nicht allzu weit, aber es ist auch nicht so nah. Wie viele Kilometer? In Bade-Bade und ich in Ludwigshafen. Ja. Ich denke so dreiviertel Stunde. Ich sage mal, also, so weit ist es dann ja nicht auseinander. Nee, aber ein Treffen war ausgemacht und dann ist leider bei ihm ein Todesfall eingetreten in der Familie. Das musste man dann verschieben und jetzt im Moment liegt er im Krankenhaus. Der wurde vorgestern operiert, der Darm-OP. Mhm. Und dann müssen wir alles ein bisschen auf die, ja, können wir das nach hinten verschieben. Können wir das alles glauben? Ja. Ja? Ja, mhm. Ja. Ich bin selbst ganz erstaunt. Ich wohne mit meiner Tochter zusammen, die wird jetzt 23, also wie ein verliebtes junges Mädel, so habe ich mich angestellt. Und dann habe ich also ihm praktisch gesagt, naja, dass ich wahrscheinlich irgendwann wieder normal werde. Und irgendwie habe ich mich so ausgedrückt, also dass ich mich halt in ihn verliebt habe und Schmetterlinge im Bauch habe. Das wollte ich gerade fragen. Du warst ja am Anfang distanziert und hast gesagt, nee, ein großer Altersunterschied. Und dann bist du auf seinen Freund schon. Ab wann hat es denn so Klick gemacht, dass du dachtest, Mensch, jetzt bin ich ja doch verliebt in den? Das war ganz, ganz komisch. Wir hatten, also wie gesagt, wir haben uns unterhalten und so. Und irgendwann haben wir aufgelegt und dann haben wir uns noch SMS geschickt, gute Nacht und was man halt so schreibt, mhm, ne? Mhm. Und dann hat er erstmal Herzl zu mir gesagt. Herzl, ja. Ist doch süß. Und das hat mich so berührt. Und dann habe ich ihm noch eine SMS geschickt und habe gefragt, was passiert denn da mit uns? Ja. Und dann hat er zurückgeschrieben, unsere Herzen nähern sich einander oh, an. Ist das nicht süß? Ist das schön. Und dann habe ich gedacht, was will ich mit so einem Jungsbund, das gibt doch nie was. Aber mittlerweile bin ich soweit, weil es ist beiderseitig. Er sagt Herzl zu dir und was schreibst du ihm? Ach, Schatzmaus. Also richtig, richtig verliebt. Hab dich lieb, hab dich sehr lieb, hab dich auch lieb. Liebe kann man es nicht nennen, weil man kennt sich schon nicht. So, genau, das wollte ich. Ich wollte jetzt mal gerade mal die ganze Euphorie ein bisschen bremsen. Ich freue mich, dass du den kennengelernt hast. Ja. Von Verliebtsein kann man noch nicht reden, wenn man einen Menschen noch nicht richtig getroffen hat. Richtig. Mich macht so ein bisschen stutzig, aber das muss auch nichts bedeuten, dass das jetzt irgendwie sich zweimal verschoben hat, einmal wegen Todesfall, dann wegen der Operation, kann ja natürlich alles sein. Ja, er ruft sogar, bei uns spielt im Moment alles verrückt. Normalerweise hätte er schon am 24. operiert werden, dann hatte man SMS geschrieben, er wird erst gestern operiert. Nein, mhm. Das ist schon wieder einen Tag später. Weil ein Unfall dazwischen gekommen ist. Er war schon, hat quasi schon die Narkose gesetzt bekommen. Und er meldet sich auch vom Krankenhaus aus. Mhm. Ne? Weswegen, also, er ist 35 Jahre alt. Was hat er denn am Darm? Weswegen muss er operiert werden? Darmentzündung. Er wurde schon mal operiert. Ah, ja. Mhm. Und jetzt wurde 40 cm vom Darm wieder weggeholt. Ah, ja. Ah, ja. Also, am Anfang war ich sehr misstrauisch, aber wäre das denn vielleicht eine Möglichkeit, dass du, wenn er sich jetzt ein bisschen berappelt hat nach der Operation, dass du ihn mal im Krankenhaus besuchst? Ja. Hast du das vorgeschlagen? Nee, bis jetzt haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, weil das eigentlich selbstverständlich ist. Im Moment liegt er ja noch auf der Intensivstation. Ja, ist klar, dann geht das natürlich noch nicht. Aber die nächste Woche, ich habe sogar schon geguckt, wie die Bahnverbindungen und so. Ach so, das heißt, dann würde vielleicht euer erstes Treffen im Krankenhaus stattfinden. Ja, weil ich halte es nicht so lang aus. So, Darmuntersuchung, da liegt er bestimmt noch 14 Tage im Krankenhaus. Und das weiß er auch, da ist er damit einverstanden. Ja, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke schon, dass er dort mit einverstanden ist. Also, das ist bei uns so selbstverständlich. Gabi, ich beglückwünsche dich zu deinem Glück und gratuliere dir dazu und wünsche es dir und gönne es dir wirklich von Herzen. Aber bleib vorsichtig. Aber bleib vorsichtig, genau, finde ich auch. Und wenn, und forciere wirklich jetzt mal ein Treffen, damit ihr euch dann auch mal kennenlernt. Ja. Und wenn ja. er dann nochmal und nochmal und nochmal irgendwie aushält, dann stimmt da was nicht. Richtig. Mhm. Nee, aber ich bin mittlerweile total überzeugt, weil ich habe gefragt, wie kriege ich denn dann Nachricht von dir, wenn du operiert bist, wie es dir geht und so. Und dann hat er gesagt, na, ich sag's meiner Mutter. Mhm. Entweder kriege ich von meiner Mutter Nachricht oder von mir selbst. Das klingt ja schon relativ seriös. Am Anfang, ich war sehr, sehr skeptisch. So, Gabi, ich drück die Daumen. Gut. Und hoffe, dass das alles gut wird und dass du da weiter in ein großes Liebesglück reinsegeln wirst. Und dass er dann noch oft Herzl zu dir sagt. Das wünsche ich dir. Ah ja, das ist schön. Liebe Gabi. Ich würde mich melden. Ja, das würde mich sehr interessieren. Mach das auf jeden Fall. Ja? Bitte, bitte. Okay. Liebe Gabi, ich drücke die Daumen. Ciao. Ciao, tschüss. Domian. Tschüss. Ciao. Hier ist der Walter, 30. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Walter. Fährst du Auto? Nee, ich bin jetzt gerade auf dem Parkplatz angehalten. Genau, ich höre so Geräusche im Hintergrund. Walter, über was reden wir beide? Also, ich habe ein kleines persönliches Problem. Und zwar, ich bin spielsüchtig. Das kann schon ein großes Problem sein. Kein ja. Fall. Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder. Ja. Und ich verspiele mein ganzes Geld. Wie viel verdienst du im Monat? Also, es ist mal unterschiedlich. Mal kommt 2.000 raus, mal 2.200 raus und... dann gehe ich mal in die Spielothek mit dem Gedanken, ach, schmeißt du mal 20 Euro rein und so. Mhm. Und am Ende komme ich dann mit leeren Taschen raus. Was machst denn du beruflich? Ich bin LKW-Fahrer. Ah ja. Mhm. Und wie lange geht das jetzt schon so? Ja, das geht schon ein paar Jahre. Also angefangen hat es 2006, glaube ich, oder 2005 sogar. Mhm. Da habe ich das erste Mal über 1.000 Euro gewonnen. Und das hat dich heiß gemacht? Ja, das sozusagen. Und dann war ich eine lange Zeit nicht mehr drin und dann habe ich mir gedacht, ach, gehst du nochmal rein mit Kumpels, mit Bekannten und ja, und so bin ich dann wieder reingerutscht. Hast du dich mittlerweile schon verschuldet wegen der Spielerei? Ja. Wie viel? Ich habe Schulden so um die 50.000, 60.000 Euro. Boah, das ist ja viel. Das ist sehr viel, ja. Wer hat dir das Geld denn gegeben? Also ich habe das Geld bei niemandem geliehen. Also ich leihe nie Geld für Spielen. Hm. Und diese Schulden, die sind angekommen durch die Gläubiger, durch die Banken. Zum Beispiel, ich hatte mal 20.000 Euro Kredit aufgenommen für, keine Ahnung, irgendwelche Möbelbeschaffung oder so, was ich da angegeben hatte. Ach so, dann hast du keine Möbel angeschafft, sondern hast das Geld verspielt. Ja, teilweise. Weiß deine Familie, deine Frau das? Nein. Nein. Merkt die denn, dass da irgendwie weniger Geld ist? Sie merkt das, dass gar kein Geld mehr da ist. Aber dann muss sie doch misstrauisch werden, wenn gar kein Geld da ist. Ja, und deswegen. Wir streiten uns die letzte Zeit so doll. Ich hatte das gerade so verstanden, dass durch diese Kredite du ihr dann noch immer Geld hättest geben können und sie das nicht so gemerkt hat. Aber das ist nicht mehr so. Die Kredite habe ich ja vorher aufgenommen. Das war ja, glaube ich, auch schon 2006 und 2007. Ach so, so lange ist das schon her. Ja, und teilweise habe ich das Geld verspielt, teilweise für irgendwelche Partys ausgegeben und ich war ja da bei der Bundeswehr. Aber dann geht's doch ans Existenzielle. Wie zahlst du die Miete? Wie kann deine Frau Essen kaufen? Wie kann sie kochen? Wie geht das? Nachdem ich dann von der Spielothek leer ausgehe, mache ich mir immer Kopf, wie und was und wo und wann und wie ich dann an das Geld rankomme und da kriege ich ständig Kopfschmerzen und dann irgendwie klappt das wieder. Ja, aber das klappt ja nicht. Wie klappt denn sowas irgendwie? Machst du krumme Geschäfte? Nein, ich mache gar keine krumme Geschäfte. Ja, aber wie kommst du denn dann an? Wenn das Geld weg ist, ist es weg. Ja, und dann komme ich vielleicht nochmal an 10 Euro rein, dann gewinne ich mal 500 Euro und dann versuche ich mal die Miete abzustottern und das ist ein, ich weiß es nicht, also mir ist es peinlich, meiner Frau das zu sagen. Du hast Kinder, sagst du? Ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder, wie alt sind die? Ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen ist 9 Jahre alt und geht schon in die Schule. Mhm. Und der Junge ist 4. Okay, das heißt, die Kinder brauchen ja auch ständig Unterstützung und Geld. Dann müssen Sachen gekauft werden und dieses und jenes. Deine Frau lebt in ständiger, höchster Geldangst und Geldsorge, dass sie nichts auf dem Tisch hat zum Beispiel. Das ist es. Und das ist es. Und die nimmt dich nicht mal so richtig zur Brust und sagt dir, Mensch, was ist los? Warum kriege ich nicht mein Haushaltsgeld? Oder zeig mir mal deine Bankauszüge oder sowas. Sagt die das nicht? Wir streiten uns letzte Zeit so bis zur Scheidung. Und wenn ich das Geld verspielt habe, dann sage ich ihr immer, ja, ich habe es jemandem geliehen oder ich habe eine Strafe bezahlt oder ich habe keine Ahnung was. Ich lasse mir immer irgendwas einfallen. Mensch, Walter, das ist ja Wahnsinn, was du da machst. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Du machst ja alles kaputt. Du machst dein Leben kaputt, deine Familie kaputt, deine Ehe kaputt und die Kinder leiden auch darunter. Das weiß ich. Und ich kann mit mir gar nichts machen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon zigtausendmal gesagt, ach, du bist blöd, ich gehe nie wieder hin. Ich gehe nie wieder hin. Mhm. Und trotzdem, wenn ich einmal 10, 20 Euro habe, dann gehe ich immer wieder rein. Ja, ich weiß es nicht. Ja, weil du auch nicht richtig an die Sache rangehst. Sind deine Kinder dir viel wert? Die sind mir sehr viel wert. Ja, das hab ich jetzt auch gehofft, dass das so ist. Es ist so und ich kann meine Frau nicht mehr weiter belügen und meine Kinder, das geht nicht weiter. Walter, ich sag dir mal was, du musst jetzt zwei Sachen machen. Das ist jetzt für einen Außenstehenden eine völlig klare Angelegenheit. Du musst deiner Frau reinen Wein einschenken. Du musst dir alles auf den Tisch legen. Schritt 1. Schritt 2 ist, du musst sofort dir professionelle Hilfe suchen. Das heißt, du musst zum Schuldenberater gehen. Und du musst zum Psychotherapeuten gehen. Das sind die Wege. Ja. Ich habe ja immer Angst gehabt, wenn ich dann zu dieser Hilfe gehe. Oder meine Frau weiß ja, dass ich Schulden habe. Und das ist ja ein großer Berg. Das ist ein Riesenberg. Ja, und das ist ja auch nicht zu verheimlichen. Und aber du hast ja, du siehst ja, dadurch, wie du dich jetzt bisher verhalten hast, wurde es alles immer nur noch schlimmer. Ich mache alles kaputt. Du machst alles kaputt. Du musst jetzt einen ganz radikalen Schnitt in deinem Leben machen. Und der erste Schritt ist, dass du deiner Frau reinen Wein einschenkst. Vielleicht wird sie sogar mehr Verständnis dann für dich haben, dass die tappt ja im Dunkeln, was mit dir los ist. Wer weiß, was die für Theorien hat, was du mit dem Geld machst. Ja, sie hat mir auch schon mal gesagt, ja, wo geht immer das Geld hin? Und hast du jemanden anderen oder vielleicht musst du an jemanden Unterhalt zahlen, dass ich nicht genau, weiß oder genau, irgendwas. Genau, solche Sachen. Und wenn du ihr wirklich die Wahrheit sagst, vielleicht ist es sogar eine gewisse Erleichterung, weil sie dann weiß, woran sie ist und ihr könnt gemeinsam an einem Strang ziehen, aus der Situation wieder rauszukommen. Ja, aber das Problem ist ja auch noch, meine Frau, ich weiß es nicht, ich muss alles alleine machen. Sie ist nur zu Hause, sie arbeitet ja auch nicht. Ja, okay, ist ja auch so, dass sie mit Kindern zusammen ist und zu Hause ist. Ja gut, sie hat 2 Kinder, dann hat sie ja auch genug zu tun. Ja, und ich muss mich um alles kümmern, ich muss zur Arbeit gehen. Und von der Arbeit komme ich nach Hause, muss ich alles zu Hause wieder, alles alleine machen. Was denn zu Hause? Macht sie die Hausarbeit auch nicht? Ja, was heißt Hausarbeit? Sie wäscht die Wäsche, sie kocht das Essen. Und diese ganze Situation, das ist so angespannt im Moment. Ich blicke auch da gar nicht mehr durch. Und die ganzen Briefe, die jetzt nach Hause kommen. Mhm. Und es ist auch schon mal passiert, da kamen die von Stromversorgung. Mhm. Ja. Und da haben sie uns Strom abgeklemmt. Und ich könnte mir vorstellen, Walter, dass da bei dir Briefe liegen, schon sehr lange liegen, die du gar nicht, wo du Angst hast, die aufzumachen. Ja, nee, die mache ich auf. Die mache ich alle auf und aber ich habe Angst, zur Schuldenberatung zu gehen. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht deswegen, dass ich mir denke, dass sie mich dann schlecht über mich denken oder so. Oder Walter, dir steht das Wasser bis zum Hals. Du hast mega Scheiße gebaut. Ja. Das musst du einfach jetzt einsehen und kapieren. Und wenn du zu einer Schuldenberatung gehst, da sitzen absolute Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Leuten zu beschäftigen, die, so wie du, aber auch die unverschuldet in Schulden gekommen sind. Die fällen da kein moralisches Urteil, sondern die gehen da ganz kühl analytisch ran, wie regelt man das jetzt am besten. Da musst du dich jetzt von deinen Schamgefühlen befreien. Du weggelaufen bist jetzt lange genug. Jetzt musst du. Ich kann auch nicht mehr weglaufen. Nee, ich habe auch keine Lust mehr. Nee, ich glaube, dass das auch tierisch auf die Psyche geht. Ja. Wie ist es denn in der Situation, in der du in dem Schlamassel, in dem du da steckst, wenn du dann in einer Spielothek bist oder auch rauskommst, was ist denn das für ein Gefühl? Es ist ein Hassgefühl. Es ist ein richtiges Hassgefühl, wie man zum Beispiel einen Feind, der dir so wehgetan hat, dass du nie vergessen kannst. Mhm. Und so hasst man sich selber. Mhm. Und sobald ich dann nächsten Tag sehe oder ein bisschen Geld oder irgendwie... Okay, das ist die Spirale, das ist die böse Spirale, in die du da reingeraten bist. Ja, aber das Gefühl erstmal, das kann man auch nicht beschreiben. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Automaten weggehe, ich gehe raus und gehe nach Hause, weil ich habe jetzt auch mittlerweile auch kein Auto mehr. Mhm. Weil ich kann das auch nicht mehr bezahlen und ich habe das auch weggegeben. Mhm. Und ich komme raus von dieser Spielothek und ich denke mir, Mann, was bist du für ein Idiot? Ich hasse dich. Ich hasse dich wie nichts auf der Welt. Mhm. Mhm. Und das immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. So, und diesen Teufelskreis, das ist wirklich ein Teufel, den musst du jetzt durchbrechen. Das ist, sieh das mal als ersten Schritt heute, diesen Anruf hier. Ich habe mich echt getraut, ich wollte nicht. Ich höre immer... eins live. Und ich habe das auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, heimlich. Mhm. Und aber es ist gut, dass du es gemacht hast. Es ist gut. Ich wollte ein paar Mal anrufen und dann habe ich gesagt, nein, das ist peinlich, das machst du nicht. Und vielleicht guckt das auch meine Frau jetzt gerade im Fernsehen und vielleicht zieht sie das auch raus. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Aber um dem dann vorzugreifen oder wie auch immer, musst du morgen mit ihr reden oder jetzt am Wochenende. Das ist der erste Schritt. Mach ich. Walter, da liegt eine ganze Menge Arbeit vor dir, aber das ist zu schaffen. Das hängt auch mit deinem Willen zusammen. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, jetzt diesen steinigen Weg zu gehen, der nur nach oben führen kann, nach unten bist du jetzt lang genug gelaufen. Das geht nicht mehr weiter nach unten. Genau, ganz genau. Walter, jetzt wirst du von uns einige Sachen an die Hand bekommen, nämlich Suchtberatung, Schuldnerberatung. Und mal sehen, was dir meine Psychologin noch geben wird. Ja. Okay. Also, ich drück dir die Daumen. Und alles wenn klar. Du hast natürlich, du musst als Motivation auch sehen, dass es auch für deine Kinder tust. Was ich dich gerade noch fragen wollte, wie abgesehen von diesen ganzen Querelen, wie ist denn die Ehe überhaupt so zwischen dir und deiner Frau, sofern man das überhaupt noch voneinander trennen kann? Also die Ehe ist jetzt so gut wie, wie soll ich das sagen? Also es läuft nicht gut, wegen dieser Geldprobleme. Wegen dieser Geldprobleme, ja. Hältst du es für möglich, wenn man da etwas Ruhe reinbringen würde in diese Thematik, dass ihr beiden auch wieder besser miteinander auskommt? Hallo? Ja, ich habe dich jetzt nicht verstanden, das war irgendwie ein bisschen in der Leitung. Ich habe gefragt, wenn ein bisschen Ruhe in diese Geldgeschichte kommt, hast du die Hoffnung, dass ihr beiden, euch, deine Frau und du, dass ihr euch dann auch wieder besser vertragen könnt und besser verstehen werdet? Und davon bin ich auch, glaube ich, schon überzeugt. Ja, ja. Weil egal um welchen Streit es sich handelt, es geht immer nur ums Geld. Und stell dir mal wirklich vor Augen, was das für deine Kinder auch bedeutet. Das kriegen die ja mit. Die wissen ja, in welcher schwierigen Situation die Familie hängt. Das kriegen ja Kinder mit in dem Alter allemal, zumindest das ältere Kind. Ja. Alles musst du jetzt unterbinden und alles muss jetzt sich verändern. Jetzt werden wir dich gleich anrufen, Walter. Du legst bitte auf, die Magdalena ruft dich an und alle Infos kriegst du von uns. Und ich wünsche gutes Gelingen und viel, viel Glück für all das, was vor dir liegt. Okay, ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Alles Gute. Toi, toi, toi. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. In der Technik war Christoph Gellert. Ich sag euch nochmal... rasch, die Zeit haben wir noch. Unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema die Macht der Mütter. Und da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die es mit sehr starken und dominanten Müttern zu tun haben oder hatten, unter diesen Müttern sehr gelitten haben oder vielleicht auch sehr profitiert haben von diesen Müttern. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt dann auch wie immer ab 0 Uhr wieder anrufen. Gute Nacht. Bis dahin. Ciao.